Sie war eine Dame. Sie war immer noch verführerisch anziehend, gewiss. Doch die Jahre ihrer Jugend lagen lang zurück, und sie spürte immer häufiger, wie der lange Sommer ihrer Schönheit sich seinem Ende entgegenneigte. Ihre Haut wurde dünner und faltig, und keine noch so teuren Puder und Cremes und kein noch so sorgsames Schminken vermochten dies auf Dauer zu verbergen. Und schlimmer noch war, dass das strahlende Blau ihrer Augen erlosch, dass es hinter einem Schleier verschwand. Deshalb hatte sie beim Tee mit dem Zaren so dumm dahergeredet, und dieser, bemüht, seiner ersten Hofdame, seiner heimlichen Favoritin, jeden Wunsch zu erfüllen, hatte sogleich seinen Adjutanten geschickt, damit dieser einen Termin vereinbare, bei ihm. Um Gottes Willen, was hat sie sich nur dabei gedacht? Gerade wurde eine weitere Kinderhülle an ihr vorbeigeführt, und unter dem seidigen Kragen ihres Kleides schnürte ihr das Entsetzen die Kehle zu. Und noch mehr entsetzte sie, dass es auch einen Teil in ihr gab, der frohlockte, denn hinter der gepolsterten Tür wartete ihre Jugend.